Probleme zu Hause. Jonas, Tim und Ben sitzen in der Schule und Herr Müller liest etwas vor. Kinder, ihr könnt auf den Schulhof. Jonas und seine Freunde sind auf dem Schulhof und spielen Fang. Ich hab dich. Aua, mein Bein tut weh. Was ist passiert? Ich bin hingefallen. Oh Mann, ich glaube, keiner hat mich lieb. Ich hole schnell Herr Müller. Und ich hole ein Pflaster. Alles gut, Jonas? Nein, mir geht es nicht gut. Tim bringt ein Pflaster und Jonas Bein wird versorgt. Jonas und Herr Müller gehen ins leere Klassenzimmer, um zu reden. Sie setzen sich hin. Hast du irgendwelche Probleme? Ja, habe ich. Meine Eltern haben sich getrennt und meine Mutter ist weggezogen. Hast du auch Probleme mit deinem Vater? Ja, er ist oft wütend auf mich. Soll ich mal mit deinem Vater einen Termin machen? Ja, das wäre gut. Jonas geht wieder raus und spielt mit seinen Freunden. Ist alles wieder gut mit deinem Bein? Ja, mir geht es gut. Danke, Tim, für das Pflaster. Gar kein Problem. Wir sind immer für dich da und wir haben dich gern. Ein paar Tage später telefoniert Herr Müller mit dem Vater von Jonas. Hallo Herr Wünsch, ich würde gerne mit Ihnen einen Termin machen und über Jonas sprechen. Können Sie am Freitag? Am Freitag klingelt Herr Müller an der Haustür von Familie Wünsch. Jonas öffnet die Tür. Hallo Herr Müller, Sie können gern reinkommen. Mein Vater hat schon ein Kaffee vorbereitet und einen Schokokuchen gebacken. Jonas geht in sein Zimmer und Herr Wünsch und Herr Müller sprechen. Meine Frau hat mich verlassen und wir haben es gerade ein bisschen schwer. Jonas hat gesagt, dass sie manchmal ein bisschen streng sind. Ja, es kommt vor und es ist schwer, mich alleine um Jonas zu kümmern. Ich muss viel arbeiten und dann bin ich gestresst. Und damit bin ich manchmal auch wütend. Okay, vielleicht können wir zusammen nach Hilfsangeboten suchen. Sie reden noch eine Weile. Ein paar Tage sind um und sie haben Hilfe gefunden und es wird besser. Jonas hat gelernt, dass es Menschen gibt, die ihn lieb haben.